Ich glaube, gehen wir weiter, bis wann wir wirklich uns einander wirklich hören können und wir es schaffen, zusammen gut zu spielen, oder? Ja, ja. Dass wir I really want to use the time to experiment. I also, although what I said before, to think in song terms and stuff, I really want to give myself the freedom to just fuck things up. Mm-hmm. Doing mistakes and just to test things. Ja, gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach weiter. Ja. Thank you. Thank you. schneller, vielleicht mit einem anderen Akzent. Übrigens, mhm. mal raus. Ne? Mhm. Okay. Eye contact, break. Without.